aus meinen Augen, ungeschicktes Ding. Du raufst mich nur, statt mich zu kämmen, reißt mir die Haare aus, hinaus, hinaus. Ach, Schwester, fängst du denn schon wieder an? Zum Zeichen. hörst du die Spötter? Es sind ein Männerschritte. So sind sie alle, das ist ihre Sitte. Du zögerst, möchtest wohl die Fremden hier erwarten. Fort, sag ich dir, hinab mit mir in den Garten. Namen ein, doch seht die zwitschernden Vögelein, die ihr hier hörtet, sind schon ausgeflogen. Jetzt aber ihr Herren seid so gewogen, nennt eure Namen und was ihr begehrt, was ihr mit eurem Kommen mich beehrt. Fachmachtvoll euer Gedächtnis, überlegt und denket einmal nach, 8 Jahre zurück, da war ich euer Gast, wenn auch nicht lang. Wie konnte ich ahnen solches hohe Glück? Seid ihr Petruchio nicht Antonios Sohn? Des reichen Veronesos, ja desselben. Er starb und ließ mir 1 Million. Kanarienvögel, wisst von jenen gelben, die stets in dichtem Schwarm zusammengehören und deren Klänge alle Welt betören. Wie geistreich und wie witzig, seid willkommen, was kann ich tun? Der Eure bin ich ganz, von eurem Beten hab ich jetzt vernommen. Sie prangen in jeder Tugend holdem Kranz, gebt sie zum Weibe mir. Sagt ihr's im Spotte? Wer spottet, wenn vom kleinen Liebesgotte der scharfe Pfeil ihm schier das Herz zerspaltet? Und seht nur, da ihr, wie man mir gesagt, den Töchtern gute Lehrer gerne haltet, hab einen euch zu bringen, ich gewagt. Herr Cembaloni ist aus Bergamo, ein Meister der Musik ganz ohne Gleichen. Auf Zitterharfe und im Cembalo wird niemand ihn in seiner Kunst erreichen. Ich auch, o Herr Baptista, melde mich. Francesco heißt ich, bin für wahr ein Meister in allen Sprachen. Nun ist männlich, dass auf mir unvermehrt an ihr Herr, ihr möcht probieren, geht in den Garten promenieren. Die Mädchen, denk ich, sind nicht weit. Wir sind allein jetzt darf ich sagen, was ich aus Scham vorhin verschwieg. Ihr dürft es nicht mit Ketten wagen, sie bringt in jedes Haus nur Krieg, in jedes Haus nur Krieg. Was da, ihr spaßt, wollt euch nicht trennen von eurem Engel? Wär's doch Spaß, ihr seht mich hier vor Liebe brennen. Kennen Sie nur erst, so gibt sich das, ich bitt euch nur um euren Willen. Einstweilen eure Glut zu stehlen. Signor Baptista, mein Geschäft hat Eil, ich kann nicht jeden Tag als Freier kommen. Drum sagt mir kurz und ohne Weil, ist meine Werbung angenommen. Reich bin ich, unermesslich reich, ihr wisst. Ach Gott, wie wollte so gern ich euch zum Sohne. Doch sie wird euch nicht wollen, und es ist ihr Nein entscheiden. Sie trägt hier die Krone, nur sie regiert. Wir liegen wie im Staube. Wohin sie mir? Ich mache sie zur Tat. Zahm soll sie werden, sanft wie Zephyrwind. Ein treu gehorsam, liebevolles Kind. Soll sie werden, sanft wie Zephyrwind, ein treu gehorsam Liebe. Was ist denn euch passiert, Herr Cembaloni? Das ist ein Kragen nach der neuesten Mode. Euch hat mein sanftes Kätchen sicher den Zofendienst geleistet. Sagt, wie's kam. Die Griffe auf der Laute wollen ich Bianca soeben einstudieren. Als Katharine mit wildem Griff die Laute mir entwand und mich so grausam schmückte, wie ihr seht. Ha, ha, ha, das ist ein lustig Mädchen, so lieb ich sie, o schickt sie schleunigst her, bald will ihr Herz ich mir erobert haben. Ich will sie senden, aber mit ihr kommt ihr unbeugsamer Trotz. Du wirst noch fühlen, mit wem du hier zu tun hast. Kühner Freund. Sammle deines Geistes Kräfte! Petruchio, mache jetzt ein Meisterstück, die stolz unendliche Amazone. Sie soll den Herrn der Schöpfung kennenlernen. So locket hebt sich jeder Adler die ganze Seele, jauchzt in mir dem seltsam kühnen, süßen Streit entgegen. kommt sie schon. So hab ich sie geträumt. So kühn, so stolz, so trotzig und so schön. Ja, sie ist wert, den Kampf, um sie zu wagen. Willkommen, Käthchen, hast du mich vermisst? Seit meinem letzten Kuss. Ihr seid gestört, nie sah ich euer Angesicht bis heute. Mein Ziel, du lebst. Zwar ist schon lange her, oft hast du bitter wohl nach mir geseufzt. Erfahre denn zu deines Herzens Trost, weil alle Welt mir deine Sanftmut preist, von deiner Tugend spricht, dich Reiz nennt. Und doch so reize nicht, als dir's gebührt, hat's mich bewegt. Zur Frau dich zu begehren. Hat's euch bewegt? So bleibt hübsch in Bewegung und macht, dass ihr euch baldigst zart von ihr gebeten bleib ich gern. Seid ihr mein Trost, ich sag euch, ihr sollt gehen. Der liebe Neckerei sollt ich nicht kennen. Ihr alter Geck, glaubt ihr, dass ich euch liebe? Wenn's auch der Mund verschweigt, die Augen plaudern. Dächtig's, ich risse diese Augen aus und trete sie mit Felsen. Oh, wie süß du plaudern kannst, mein gutes, sanftes Kätchen, mein sanftes Kätchen. Seid ihr von Sinnen? Nein, nur von Verona. Ihr seid ein Rasender. Vor lieb rasend, ja rasend. Und kurz und gut, du musst die meine sein. Und kurz und gut, ihr seid ein eigener. Und kurz und gut, du wirst jetzt meine Frau. Ich hab dich gern so, rate, wie du bist. Er macht mir bang, an allem Glied. Worte stehen ihm zuge. schön steht dir das sanfte Rot der Scham. Von Herzen lieb ich dich, in wenig Tagen soll unsere Hochzeit sein, o zier dich nicht. Es ist schon alles geordnet, dein Vater ist zufrieden, dass du nicht nein sagst, weiß ich ganz gewiss. Ich sage nein und dreimal, zehnmal nein. Wer sagt nein, wenn ich erst ja gesagt? Besinne dich, Mädchen, denn ich bin Petruchio. Bei meinem Schritt erdröhnen dumpf die Wände. Der Arm hier hat manch wildes Ross gebändigt. Vor meinem Auge verkriecht sich scheu der Löwe. Und meine Stimme übertönt Kanonenhorn. Und du wolltest meiner Riesenkraft dem unverrückbar starren Mannes Willen. Dich, Täubchen, widersetzen. Ja, ich werd's. Ist doch mein Arm nicht wieder eure kräftig? Tobt meine Stimme auch nicht gleich der eure? doch es kommt die Stunde, die heilen wird, auf die tiefste Wunde. Kinder, es ist nur eure Schuld, wenn ich es wage, euch zu stören. Verzeiht des Vaterherzens Ungeduld, ihr ließet gar nichts von euch hören. Wie magst du stehen, Führer? Ich bin gespannt, ist wohl besiegt ihr Widerstand. Wenn er bei guter Laune sie getroffen, so darf auch ich auf Bianca hoffen. So sprecht doch endlich, sagt mit freiem Mut, wie steht's mit eurer Werb und eurem Freien? Alles gut und alles richtig, nächsten Montag wird sie mein. Alles falsch und alles richtig, niemals, niemals werd ich sein. Ei, Kätchen, was ist das? So ganz verändert, sag's offen, Kätchen, hast du Furcht? Hast du Furcht vor mir? Ich Furcht vor wem? Vor euch, vor Silbertum. Noch mit Furcht nur kann ich segnen der wilden Herzen so trotzigen Verein. Dort jene Herren mögen Zeugen sein. Doch der Tag, jetzt muss sie scheiden, komm am Montag erst zurück. Dann nach kurzer Trennung leiden, blühe uns der Liebe Glück. Bringe, bring ich von Venedig, ausgekleidet, bunte Schau, küss mich, Kätchen, sei mir gnädig.